Wer über Glaubensinhalte und Glaubenseifer kritisch diskutieren möchte, betritt heutzutage ein vermintes Gelände. Religiöser Glaube ist immer noch mit einer dicken Mauer des Respektes umgeben und geschützt. Ein Beispiel. Das Landgericht Köln hat vor einiger Zeit entschieden, dass die Entfernung eines Teils der Vorhaut bei Kindern eine Körperverletzung sei. Im Fernsehen konnte man daraufhin von aufgebrachten islamischen, christlichen und jüdischen Geistlichen hören, hier werde gegen die Religionsfreiheit verstoßen, weil ein Kernbestandteil einer Religion in Frage gestellt wird. Kein Mensch, der sonst kritischen Journalisten fragte, wie es denn um eine Religion bestellt sein muss, wenn das Entfernen von Vorhaut deren Kernbestandteil ist. Respekt wird auch gefordert, wenn jemand aus religiösen Gründen glaubt, am Sabbat keinen Lichtschalter betätigen zu dürfen oder wenn Schweinefleisch als unrein gilt, ein unbetäubt geschlachtetes Lamm dagegen als Leckerbissen. Respekt vor religiösen Anschauungen sollte nur so weit gefordert werden, dass die Gebote der Sachlichkeit und des Anstandes, die überall gelten, nicht verletzt werden dürfen. Der Respekt darf aber nicht so weit gehen, dass alle mit dem Glauben zusammenhängenden Ansichten ein Tabu sind und aus jeder Kritik herausgehalten werden müssen. Ich erlaube mir daher, zu dem mir gestellten Thema Klartext zu sprechen. Wenn Kirchen zu politischen Diskussionen und Demonstrationen aufrufen, zum Beispiel gegen Pegida, gemeinsam mit Antifa, der Partei Die Linke und Gewerkschaften, dann müssen sich diese Kirchen auch gefallen lassen, wie eine politische Gruppe behandelt und kritisiert zu werden. Ein weiterer Irrtum erschwert die Diskussion über Glauben und Religionen. Die unbestreitbare Tatsache, dass Religionen eine große Rolle in der Geschichte der Völker gespielt haben und zum Teil auch noch spielen, dass sie die Entstehung von bedeutenden kulturellen Werken beeinflusst und damit einen kulturstiftenden und damit auch identitätsstiftenden Wert haben, sagt überhaupt nichts aus darüber, ob sie nicht zur Verführung von Fanatikern geeignet sind, ob die Glaubensinhalte einer heutigen Überprüfung standhalten und von aufgeklärten und nach Erkenntnis strebenden Menschen akzeptiert werden können. Der Glaube ist menschengemacht und er wandelt sich so, wie sich die gläubigen Menschen verändern. In der Vergangenheit gab es schon viele Götter und Religionen, an die heute niemand mehr glaubt. Es wird heute zum Beispiel allgemein bezweifelt, dass Minerva dem Haupte Jupiters entsprungen ist. Insoweit sind wir alle ein Stück weit Atheisten geworden. An die Glaubwürdigkeit des religiösen Glaubens stellen die Menschen unterschiedlich hohe Ansprüche. Anders formuliert, wie weit jemand bereit ist, Unglaubwürdiges zu glauben oder lieber selbst mühsam nach Erkenntnissen zu suchen, hängt von seiner Glaubensbereitschaft ab. Diese ist zum Teil wohl angeboren. Ihr Sitz im Gehirn wurde bereits von Neurologen lokalisiert. Sie ist aber auch abhängig vom Grad der erlebten Erziehung oder Indoktrination. Denn niemand wird als Christ oder als Muslim geboren, sondern von Autoritäten im Elternhaus, in der Schule und im sozialen Umfeld dazu erzogen. Er ist das Produkt dieser Einflüsse. Wäre der Papst in Kabul aufgewachsen, so würde er sich täglich, wie dort vorgeschrieben, nach Mekka verneigen und zu Allah beten. Die Glaubensbereiten sind immer und überall in der Mehrzahl, weil sich die Mehrheit der Menschen in einer Glaubensgemeinschaft, die sogar von eigenen Religionsführern als Herde bezeichnet wird, geborgen fühlt. Ein anderer Grund für die Glaubensbereitschaft ist, dass die Evolution eine Auslese zur Gläubigkeit bewirkt hat. Denn Glauben bedeutet, Autoritäten zu gehorchen. Stammes- und Familienautorität haben seit Jahrtausenden die Kinder mit Geboten und Verboten erzogen. Wer gehorchte, hatte eine höhere Überlebenschance, weil er sich die Erfahrungen der Älteren zunutze machte. Diese Glaubensbereitschaft wurde und wird auch auf den religiösen Glauben übertragen. Sie kann aber auch gegenüber einer politischen Führung bestehen, die man als Autorität anerkennt. Und sie kann auch dazu führen, dass man ihrer Propaganda glaubt, selbst wenn sich das Scheitern ihrer Politik schon deutlich abzeichnet. Meine These lautet, je weniger ein Mensch weiß, desto größer ist die Lücke, die er durch den Glauben ausfüllt. Je größer die Glaubensbereitschaft, desto kleiner die verstandesmäßige Kontrolle und Kritikfähigkeit des Gläubigen und desto größer seine Bereitschaft, Autoritäten zu folgen. Auf die Autoritäten kommt es letztlich an. Denn eine Religion oder Ideologie als solche kann sich zwar geistig ausbreiten, wird aber erst gefährlich und totalitär, wenn Machtträger für ihre Verbreitung mit Gewalt sorgen. Es ist also entscheidend, ob die Glaubensbereitschaft von Militanten auf Expansion ihrer Macht bedachten religiösen oder politischen Führern ausgenutzt wird. Wir erleben dies heute besonders deutlich im Bereich des Islam. In früheren Zeiten handelten, wie wir noch sehen werden, christliche Machtträger jedoch genauso. Der kritische Beobachter erlebt täglich, dass der Glaube an eine Religion oder Ideologie zu Denksperren und zur Abschirmung gegen die Realität und damit zu irrationalem Handeln führt. Dabei ist es gleichgültig, ob jemand an eine Ideologie, an den christlichen oder jüdischen Gott, an Allah, Scientology, an die 12 Tierkreiszeichen oder daran glaubt, dass Klopfen auf Holz irgendein Unheil abwendet. Er ist ein Gläubiger, der bei einem Widerstreit von Wissen können einerseits und glauben wollen andererseits lieber dem Glauben folgen wird. So ist zum Beispiel auch der Glaube an einen menschengemachten Klimawandel heute zu einer religionsähnlichen Ideologie geworden, deren Missionare militant und oft außerhalb der Regeln der Wissenschaft jeden Widerspruch niedermachen wollen. Woran die Gläubigen auch immer glauben, sie lassen sich unkritisch von Glaubensführern leiten, die sie als Autoritäten zu respektieren gelernt haben. Beispiele für eine harmlose, aber doch auffällige Denksperre und für irrationales Handeln begegnen uns ständig. Wir sehen zum Beispiel muslimische Frauen, die ihr Haar unter einem Kopftuch sorgfältig verbergen, weil der Anblick ihres Haares angeblich eine enthemmende Begierde bei Männern auslöst. Dieselben Frauen machen aber oft ausgiebigen Gebrauch von Lippenstift, Lidschatten und Make-up. Das ist ihr gutes Recht. Aber über diesen Widerspruch scheinen sie und ihre Männer nicht nachzudenken. Vielleicht, weil nichts darüber im Koran steht. Dies ist, wie gesagt, ein harmloses, aber doch bezeichnendes Beispiel für Denkverzicht und Irrationalität von Gläubigen. Sehen wir uns an, wozu eine irrationale, extreme Glaubensbereitschaft führen kann. Aus Zeitgründen beschränke ich mich auf Christen und Moslems. Dass die Untaten, die heute in vielen Teilen der Welt geschehen, im Namen des Islam begangen werden, darf nicht zu dem Irrtum verleiten, nur der fanatisch geglaubte Islam sei gefährlich. Die blutige Verfolgung Andersdenkender ist kein Monopol des Islam. Betrachten wir daher zunächst, was die Verbreitung und Festigung des Christentums für Kollateralschäden verursacht hat. Heute erscheint uns das Christentum als nicht mehr fanatisch und expansiv, eher als altersschwach und duldsam gegenüber den erklärten Gegnern. Und viele Menschen bezeichnen sich nur aus Gewohnheit oder aus Anpassungsbedürfnis als Christen, ohne von einem persönlichen, allwissenden, allmächtigen christlichen Gott überzeugt zu sein. Sie finden zum Beispiel Teile der Bergpredigt oder die Nächstenliebe gut und folgen ansonsten einem selbstgebastelten Glauben. Als Christ sollte sich aber nur bezeichnen, wer das offizielle christliche Glaubensbekenntnis vollinhaltlich glaubt, so wie es für beide Konfessionen zuletzt im Dezember 1970 von der Arbeitsgemeinschaft für liturgische Texte der Kirchen des deutschen Sprachgebietes festgelegt wurde und bei jedem Gottesdienst gemeinsam gesprochen und mit Amen bekräftigt wird. Sehen wir uns nun mal kurz an, was gläubige Christen in der Vergangenheit angerichtet haben. 4000-fachen Sachsenmord von Karl dem Großen, Kreuzzüge, Hexenverfolgung, Hussitenkriege, blutige Unterwerfung der Iren durch Cromwell, Bartholomäusnacht, grausame Verfolgung der Hugenotten und 30-jähriger Krieg, der mehr als die Hälfte aller Deutschen das Leben kostete. Wenn auch die Religion nicht immer die alleinige Ursache für die Gegensätze war, so hat sie diese doch entscheidend verschärft oder jedenfalls ist sie diesen Gegensätzen nicht entgegengetreten. Vor allem aber ist die Inquisition zu nennen. Wir sollten uns an sie jetzt erinnern, nicht zuletzt, weil sie heute in anderer Form als Political Correctness wieder stattfindet. Die Zahl der in Europa durch die Inquisition Verurteilten ging in die Hunderttausende. Tausende von Prozessakten sind uns seit dem 14. Jahrhundert noch erhalten. Höhepunkte waren die Verfolgungen von Ketzern in Spanien, Italien und Frankreich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und leider auch in Deutschland. Es ist belegt, dass in Spanien in der Zeit von 1481 bis 1808 nicht weniger als 31.912 Menschen verbrannt und 291.456 Menschen zu schweren Strafen wie lebenslanger Haft oder Galeerendienst verurteilt wurden. In den Niederlanden hat die Inquisition über 50.000 Menschen verbrannt. Diese Zahlen stammen aus Meyers Konversationslexikon, Auflage 1888, und das ist bestimmt unverdächtig. Als die Inquisition nach 300-jährigem Wüten bereits im Absterben war, wurden zum Beispiel in Würzburg in den 2 Jahren von 1627 bis 1629 noch nachweislich über 200 Menschen wegen Hexerei hingerichtet. In Franken sind in dieser Zeit binnen 4 Jahren sogar 26 Kinderhexen exekutiert worden. Einmal standen nicht weniger als 48 Hexen gemeinsam auf einem Scheiterhaufen. Auch im protestantischen Braunschweig brannten so viele Feuerstöße, dass der Chronist berichtete, vor den Toren ständen die Brandpfähle so dicht wie ein Wald. Die Dominikaner, denen seit 1233 dieses blutige Handwerk übertragen worden war, konnten auch auf anonyme Anschuldigung jeden so lange foltern lassen, bis er zusammenbrach und gestand, was man von ihm hören wollte. Die Opfer, dem der Denunziant meist nicht genannt wurde, verbrannte man unter Berufung auf das 2. Buch Moses, wo es heißt, die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen. Thomas von Aquin hatte die Leibhaftigkeit und Wirklichkeit von menschlichen Hexern und Hexerinnen verkündet. In den Inquisitionsprozessen wurden die Vorwürfe Ungehorsam, Ketzerei, Hexerei und vor allem Unzucht mit dem Teufel miteinander vermengt. Der sogenannte Hexenhammer der Dominikanermönche Sprenger und Institoris aus dem Jahr 1487, der innerhalb von knapp 200 Jahren 28 Auflagen erreichte, gab eine Anleitung zu diesem Massenmord. Papst Innozenz VIII. Höchst selbst schrieb das Vorwort zu diesem Hexenhammer und begründete die Inquisition unter anderem damit, dass, ich zitiere, sehr viele Personen beiderlei Geschlechtes sich mit Teufeln darüberliegend oder darunterliegend geschlechtlich versündigen würden. Zitat Ende. Was natürlich unterbunden werden musste. Dieser Papst war sicher fachkundig auf dem Gebiet der Sexualität, denn er hinterließ 16 Kinder. Die Prozesse wurden von kirchlichen Anklägern in Gang gesetzt und dann meist von weltlichen Gerichten betrieben, da die Kirche selbst kein Blut vergießen wollte. Preußen hat als erster Staat in Europa 1728 die Hexenprozesse und 1740 die Folter verboten. Die Motive der Inquisition waren religiöser Wahnsinn, Machtfestigung durch Terror, Bereicherungssucht und zuweilen auch persönliche Rache. Aber ohne extreme Glaubensbereitschaft der Täter und der diese Taten duldenden Zeitgenossen wären diese Verbrechen nicht denkbar gewesen. Sind wir sicher, dass in der Neuzeit niemals etwas Vergleichbares möglich wäre? Oder offenbart sich das inquisitorische Denken heute vielleicht nur anders? Auch Hitler mit seinem Glauben, dass die Vorsehung ihn immer bestätige, und Stalin, Mao Zedong und Pol Pot mit ihrer kommunistischen Glaubenslehre waren fanatisch gläubige Menschen ebenso, wie es die Taliban sind oder Netanyahu oder wie die US-Präsidenten George W. Bush und sein Vater, die beide allmorgendlich in der Bibel lasen, bevor sie die Einsatzbefehle für die Bomber in Afghanistan und im Irak gaben. Bush Junior, der mit dem W, hat sogar behauptet, Gott selbst habe ihm gesagt, er solle in den Irak einmarschieren. Klammer auf, allerdings hat der Allwissende ihm nicht verraten, dass es dort keine Massenvernichtungsmittel gab, die doch der offizielle Kriegsgrund für die USA waren. Klammer zu. Es ist seltsam. Wer behauptet, Gott habe ihm etwas gesagt, gilt als religiös und damit als guter Mensch. Wer meint, Napoleon oder Heinz Rühmann habe zu ihm gesprochen, ist reif für die Psychiatrie. Obwohl die beiden letzteren tatsächlich existiert haben. Wie geht die christliche Lehre mit Menschen um, welche nicht glauben oder die Gebote übertreten? Lassen wir das Alte Testament beiseite. Darin wird sogar unter anderem gefordert, dass jemand, der am Sabbat Brennholz sammelt, zu Tode gesteinigt werden soll. So im vierten Buch Moses. Auch im Neuen Testament wird die Bestrafung der Bösen ähnlich wie im Koran gefordert. So verkündet das Matthäus-Evangelium, dass der Menschensohn seine Engel aussenden wird, die diejenigen, die Gottes Gesetze übertreten haben, in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Nicht besser kommen die Fehl- und Nichtgläubigen bei Paulus weg. Die, die sich weigern, den christlichen Gott anzuerkennen, so der Apostel, sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sind überheblich, hochmütig und prahlerisch, erfinderisch im Bösen. Und jetzt kommt's, wer so handelt, verdient den Tod. Zitat Ende. So steht es im ersten Römerbrief. In der neuen Zeit finden wir besonders im angelsächsischen Bereich erschütternde Beweise für Glaubensfanatismus. Und hier wird es dann politisch, der für den Weltfrieden gefährlich wurde. Puritanischer Auserwähltheitsglaube, Sendungsbewusstsein und die Vorstellung, eine gottgegebene nationale Bestimmung zu erfüllen, treffen hier unheilvoll zusammen. Das Denken in England und in Teilen der USA ist stark geprägt vom Puritanismus und von Calvin. Im englischen Common Book of Prayers wird heute noch in Artikel 17 an Calvins Lehre von der doppelten Vorherbestimmung festgehalten, der zufolge Gott schon bei der Geburt eines Menschen festgelegt hat, ob er zur ewigen Seligkeit oder Verdammnis bestimmt ist. Der Erfolg jedes Menschen in seinem Leben zeigt demnach, ob er zu den Erwählten oder zu den Verdammten gehört. Auch auf die Völker wird diese Einteilung in erfolgreiche, von Gott erwählte und in erfolglose, von Gott verdammte Völker angewendet. Diese Einteilung in gottnahe gute und gottferne böse Völker hat in weiten Teilen der USA bei Gods Own People und in Großbritannien das Denken und die Politik geprägt. Hierzu hat an gleicher Stelle vor einem Jahr Franz Ole Wettler in seinem Vortrag das angloamerikanische Denken, das auch in der DFB-Kongressbroschüre abgedruckt ist, sehr ausführlich gesprochen. Ich habe nie begriffen, warum der Dünkel, ein auserwähltes Volk zu sein, anders zu bewerten ist, als die Behauptung, einer Herrenrasse anzugehören. Da es für viele Angloamerikaner keinen Zweifel daran gibt, dass sie die Guten und alle Konkurrenten oder Gegner die Bösen sind, ist die Anwendung von Gewalt nur eine Frage der Zweckmäßigkeit. Sie halten das vielleicht für übertrieben. George W. Bush erklärte 2002 öffentlich, ich zitiere, ich bin der religiöseste Präsident in der amerikanischen Geschichte und bin ein demütiger Sünder, der die Erlösung sucht. Ich beginne jeden Morgen auf den Knien mit gefalteten Händen. Gott ist angesichts des Guten und des Bösen nicht neutral. Gott ist mit Amerika. Zitat Ende. Letzteres behauptet auch Obama. Und Obama sagte im Fernsehsender Vox im Februar dieses Jahres, wegen des Bösen in der Welt, könne sich die USA nicht immer an eine regelbasierte Außenpolitik halten. Gemeint ist das Völkerrecht, ja, halten. Deswegen müssten die USA Druck und Gewalt ausüben, wörtlich, wenn Länder nicht das tun, was wir von ihnen wollen. Zitat Ende. Das sind ganz, ganz tiefe Einblicke in das angloamerikanische Denken. Aber noch aussagekräftiger ist folgendes Gebet, mit dem der Kongress der USA seine Sitzungsperiode am 10. Januar 1918, also nach dem Kriegseintritt, eröffnete. Dieses Gebet hat auch Franz Ole Wettler vor einem Jahr hier vorgetragen, aber ich will es Ihnen nicht vorenthalten, es gehört hier dazu. Zitat. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, du weißt, dass wir in einem Kampf um Tod und Leben stehen gegen eine der schandbarsten, gemeinsten, gierigsten, geizigsten, blutrünstigsten und sündhaftesten Nationen, die je die Geschichtsbücher geschändet haben. Du weißt, dass Deutschland aus den Augen der Menschen genug Tränen gepresst hat, einen Ozean zu füllen, und dass es genügend Blut vergossen hat, jede Woge dieses Ozeans zu röten, und dass es aus dem Herzen von Männern, Frauen und Kindern genügend Schreie und Stöhne gepresst hat, um daraus ein neues Gebirge aufzutürmen. Wir bitten dich, entblöße deinen mächtigen Arm und schlage das mächtige Pack hungriger, wölfischer Hunnen zurück, von deren Fängen Blut und Schleim tropfen. Wir bitten dich, dass die Sterne auf ihren Bahnen und die Winde und Wogen gegen sie kämpfen. Und wenn alles vorüber ist, werden wir unsere Häupter entblößen und unser Antlitz zum Himmel erheben. Und dir sei Lob und Preis immer da durch Jesus Christus. Amen. Zitat Ende. Das ist das Gebet, das am 10. Januar 1918 zur Eröffnung des US-Kongresses vom Kongress gesprochen wurde, und ich habe in meinem Vortrag, das kann dann auch jeder im Nachdruck dann lesen, eine große Zahl von Zitat von Fundstellen angegeben, wo das überall abgedruckt ist, unter anderem auch in den Akten des amerikanischen Kongresses. Haben Sie dieses sogenannte Gebet schon jemals als abschreckendes Beispiel unmenschlichen Hasses in einem deutschen Schulbuch gefunden oder in einer Zeitung? Hätte der Deutsche Reichstag dieses Gebet gesprochen, es würde uns heute noch weltweit wöchentlich um die Ohren geschlagen werden. Kein islamistischer Hassprediger kann einen schlimmeren und hasserfüllteren Blödsinn von sich geben, als es dieser amerikanische Kongress getan hat. Aber aus diesem Geiste heraus wurden dann die Friedensverträge in Versailles und wurden dann die späteren politischen Handlungen dann begangen. Kommen wir nun zur Verfolgung Nichtgläubiger durch den Islam. Es vergeht kaum ein Tag ohne Bilder und Berichte von Morden, Verschleppungen und anderen Verbrechen, die im Namen Allahs geschehen. Islamapologeten und offizielle Vertreter des Islam bemühen sich, uns zu erklären, dass Gewalt und Verbrechen gegenüber Nicht- oder Falschgläubigen nicht charakteristisch für den Islam seien, ja eigentlich mit ihm gar nichts zu tun hätten. Dem widerspricht nicht nur der Koran selbst, auch namhafte Wissenschaftler sehen keine Möglichkeit einer solchen Grenzziehung zwischen Islam und Islamismus. Natürlich will die Masse der in Deutschland lebenden Moslems uns nicht totschlagen. Aber Islamismus, Islam und Koran hängen nun einmal zusammen. Die Unterscheidung zwischen einem guten Islam und einem bösen Islamismus beruht darauf, dass die Islamversteher es als islamistische Abweichung vom guten Islam bezeichnen, wenn der im Koran geforderte Mord und Totschlag an den Ungläubigen tatsächlich begangen wird. Wir haben es hier wohl mit einer Takia zu tun, das heißt mit einer bewussten Täuschung von Ungläubigen über den islamischen Glauben und dessen Ziele, die von allen islamischen Gruppen gefordert und auch praktiziert wird. Wie soll die Abgrenzung zwischen Islam und Islamismus erfolgen? Gehören Scharia, Dschihad, Steinigung und Tötung von Abtrünnigen nicht zum Islam? Ist es nur islamisch, wenn man eine Ehebrecherin mit kleinen Steinen bewirft, und ist es islamistisch, wenn man sie mit großen Steinen steinigt, oder wo ist da die Grenze? Saudi-Arabien hat das Attentat in Paris vom 7. Januar dieses Jahres gegen die Zeitung Charlie Hebdo verurteilt als, ich zitiere, feigen Terrorakt, der gegen den wahren Islam verstößt. Genau einen Tag später zeigte das Königreich Saudi-Arabien, was es unter dem wahren Islam versteht. Und es ließ den Blogger Raif Badawi wegen Beleidigung des Islam öffentlich auspeitschen. Badawi wurde zu insgesamt 1000 Peitschenschlägen verurteilt, die innerhalb von 20 Wochen alle 8 Tage in Raten zu 50 Schlägen vollzogen werden sollten. Saudi-Arabien ist bekanntlich ein enger Verbündeter der westlichen Wertegemeinschaft. Ein anderer enger Verbündeter der westlichen Wertegemeinschaft namens Erdogan erklärte 2013 im Fernsehen, Zitat, es gibt keinen moderaten oder nicht moderaten Islam. Islam ist Islam und damit hat es sich. Zitat Ende. Winnetou hätte an dieser Stelle noch ergänzt, hau, ich habe gesprochen. Verfolgung von Anders- oder Falschgläubigen ist ein Bestandteil der Lehre des Islam. Diese Lehre ist grausam und die Praxis auch. Denken wir an die Verfolgungen von Juden und Christen in der islamischen Welt, an Scharia, Steinigungen, Ehrenmorde, Selbstmordattentäter, 11. September 2001 mit einem Fragezeichen in Klammern dahinter, an Terroranschläge, an Blutbäder im Irak, an Bosnien und Afrika, an die Teilung von Indien und Pakistan nach blutigen Auseinandersetzungen, an die Untaten der IS-Krieger in Syrien und im Irak und der Boko Haram in Nigeria und in den angrenzenden Gebieten. Terror durch Moslems ist auch nicht neu. Sie erinnern sich, Ende 2005 druckte die dänische Zeitung Jyllands-Posten 12 Karikaturen von Mohammed ab. Einige Imame fügten 3 weitere Karikaturen rätselhafter Herkunft hinzu und sorgten für Veröffentlichungen in der muslimischen Welt. Von Indonesien bis Pakistan wurden daraufhin dänische Fahnen verbrannt, die dort offensichtlich massenhaft zu Demonstrationszwecken vorrätig gelagert werden. In Nigeria wurden christliche Schwarze umgebracht. Ein pakistanischer Imam setzte eine Prämie von 1 Million Dollar auf den Kopf eines Karikaturisten aus. Zuvor waren schon Morddrohungen gegen Salman Rushdie wegen der von ihm verfassten satanischen Verse ausgesprochen worden. Der Krieg des islamischen Fanatismus erreichte dann einen weiteren Höhepunkt durch die bereits erwähnte Ermordung von Polizisten und Redakteuren der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Januar und von Juden in einem benachbarten Supermarkt. Aber nach wie vor werden die Islamversteher und die Islamvertreter nicht müde, uns zu erklären, diese Taten hätten eigentlich nichts mit dem Islam zu tun. Man sollte die Gläubigen nicht beleidigen, aber auch die Gläubigkeit nicht verehren. Sonst müsste man logischerweise auch Achtung haben vor den islamischen Selbstmordattentätern, die sich von dem Glauben leiten lassen, 72 Jungfrauen würden auf sie warten, wenn sie als Märtyrer sterben. Nun, ein Ketzer, wer die Frage stellt, in welchem Zustand diese Selbstmörder nach der Sprengung wohl oben ankommen werden und ob sie dann noch Bedarf nach 6 Dutzend Jungfrauen haben können. Wer jetzt einwendet, man müsse eben zwischen einem verehrungswürdigen guten Glauben und einem Irrglauben unterscheiden, der befindet sich geistig noch im Mittelalter. Wer entscheidet, was ein Irrglaube ist? Fragen Sie einmal einen Moslem, der weiß es genau. In das Mittelalter zurückkehren wollen auch jene, die raten, den christlichen Glauben zu intensivieren, um mit der Bibel in der Hand gegen den Islam und den Koran bestehen zu können. Die Rückkehr in eine religiöse Glaubenswelt ist für aufgeklärte westliche Menschen unmöglich. Die einzige, wenn auch sehr mühsame Gegenwehr kann nur darin bestehen, die Elite der islamischen Welt mit den Grunderkenntnissen der Aufklärung vertraut zu machen. Es wird schwer genug sein, einem fanatischen Glauben, der durch Indoktrination erworben wurde, mit Argumenten zu begegnen. Besser wäre es, die Möglichkeiten zur Indoktrination, insbesondere die der Kinder, zu verringern, auch in Deutschland. Es ist hier nicht möglich, detailliert über das Wesen des Islam zu sprechen. Schließlich gibt es unter dem Dach des Islam verschiedene Gruppierungen, die einander zum Teil heftig bekämpfen. Sunniten, Schiiten, Wahhabiten, Ahmadiyya, Salafisten und andere. Ich kann hier nicht Unterschiede und Differenzen ausarbeiten. Halten wir uns lieber an die Quelle des Islam, an den Koran. Zitiert man allerdings einige Stellen aus dem Koran, so wird einem von Islamapologeten gerne vorgehalten, nur der arabische Urtext des Korans sei verbindlich, nicht eine der vielen Übersetzungen. Sprachkundige Kritiker versichern aber demgegenüber, dass der arabische Urtext die Zitate nicht wesentlich besser mache. Ein fleißiger Mensch, der die Koranübersetzung von Ludwig Ullmann untersucht hat, konnte herausfinden, dass im Koran über 200 Verse stehen, die zum Kampf gegen die Ungläubigen bzw. zu deren Tötung aufrufen. An 47 Stellen tauche das arabische Wort Katal auf, welches Tötung mit der Waffe bedeutet. Und das Töten und Bestrafung ist nicht nur Allahs Sache, der für diese Aufgabe eine gut ausgestattete Hölle eingerichtet hat, deren Folterinventar von orientalischer Fantasie zeugt. An vielen Stellen wird vielmehr der Befehl Allahs wiederholt, die Ungläubigen, also die Nicht-Moslems, höchst selbst zu ergreifen und zu töten, damit also nicht bis zum jüngsten Gericht zu warten. Wer Krieg gegen Allah führt und, Zitat, Unruhe im Lande zu erregen trachtet, dem sollen Hände und Füße abgehackt werden, er ist zu kreuzigen und zu töten. So steht es in der 5. Sure, Vers 33. Die Ungläubigen erwartet in der Hölle laut Koran nicht bloß das ewige Feuer. Sie werden mit Eiterfluss und Jauche getränkt, erhalten einen Trunk aus siedendem Wasser, der ihnen die Eingeweide zerreißt. Sie werden mit eisernen Keulen geschlagen. Sie müssen Kleidungsstücke aus flüssigem Kupfer und Teer tragen und haben viele andere Unannehmlichkeiten zu erdulden. Immer wieder wird im Koran betont, wie sehr Allah die Ungläubigen hasst. Sie gelten ihm gar als die schlimmsten Tiere. Und dass es für den gläubigen Muslim eine heilige Pflicht sei, den Zorn Gottes an ihnen zu vollstrecken. Eine gute Grundlage für den respektvollen Umgang mit Andersdenken ist dies sicherlich nicht. Aber seien wir nicht zu selbstgerecht, auch die christliche Hölle ist kein Wellnesshotel und vor allem ist sie nicht symbolisch gemeint. Nach Auffassung eines Mannes der sich in dieser Frage für kompetent hält, sicher auch kraft Amtes kompetent ist, nämlich des damaligen Kardinals und Leiters der Glaubenskongregation Ratzinger, des späteren Papstes, ist die Existenz des Teufels, ich zitiere, eine mächtige Realität und eine reale, personale und nicht symbolische Erscheinung. Zitat Ende. Aber auch das Fehlverhalten von Moslems wird im Koran bestreift, besonders das der Frauen. Wer sich für die Stellung der Frau im Islam interessiert, sollte an der Sure, in der zweiten Sure, Vers 223, nicht vorbeigehen. Da heißt es, eure Frauen sind euch ein Acker, so naht eurem Acker, wann und wie ihr wollt. Zitat Ende. Oder betrachten wir die vierte Sure, Vers 34, da heißt es, diejenigen Frauen aber, von denen ihr fürchtet, dass sie euch durch ihr Betragen erzürnen, gebt Verweise, enthaltet euch ihrer, sperrt sie in ihre Gemächer ein und züchtigt sie. Zitat Ende. Es genügt also, dass der Mann das Fehlverhalten seiner Frau, das ihn erzürnt, lediglich befürchtet. Islamversteherin kann man nur zurufen, zieht euch warm an. Immer wieder wird die Frage aufgeworfen, ob Diskussionen mit Moslems tunlich und erfolgreich sind. Religiöse Diskussionen mit Vertretern anderer Religionen können grundsätzlich vielleicht für beide Seiten erhellend und erkenntnisbringend sein, mit Muslimen nach meiner Meinung aber nicht. Der rechtgläubige Muslim sieht in seinem Diskussionspartner nicht einen Menschen mit einer anderen, sondern mit einer falschen Religion. Woran liegt das? Der Islam kennt keine kritisch-historische Theologie oder gar Aufklärung im wissenschaftlichen Sinn. Moslems suchen in Fragen des Glaubens und des Rechtes nach Antworten im Koran und glauben tatsächlich, dass dies Wort für Wort Allahs Wort sein soll. Er verbietet den Gläubigen jegliche Diskussion mit Ungläubigen, erlaubt es ihnen nur, sie zum rechten Glauben zu führen. Bei uns hingegen wurde kritischer Rationalismus als ein Fundament der westlichen Kultur angesehen, auch wenn er sich nicht aus der Bibel ableiten lässt. Dies galt jedenfalls, bevor die Political Correctness hier die Macht in den Köpfen ergriff. Karl Popper hat gelehrt, dass Ideen, Ideologien, Erkenntnisse, aber auch Glaubensinhalte immer wieder im philosophisch-geistigen Raum gegeneinander antreten müssen und skeptisch in Frage zu stellen sind. Er war Revisionist, um ein heutiges Schimpfwort der politisch Korrekten zu gebrauchen. Kritik, auch mal in polemischer oder irrtümlicher Form, muss demnach immer erlaubt sein. Diese Grundhaltung ist dem doktrinären Islam absolut wesensfremd. Im islamischen Bereich, wo die Religion die Wissenschaft bis heute beherrscht, hat es auch deshalb so gut wie keine nennenswerte naturwissenschaftliche Erfindung oder Entdeckung gegeben, sondern nur ein gewisses Erfahrungswissen auf dem Gebiet der Medizin. Die Naturwissenschaften, denen wir unendlich viel verdanken, vertragen keine religiöse Gängelung, wenn sie brauchbare Ergebnisse erzielen wollen. Erst seitdem sich die Wissenschaften bei uns durch die Aufklärung von der Religion entfernt haben, hatten sie Erfolg und gaben Antworten, die mit der Wirklichkeit zu tun haben. In der islamischen Welt gab es keine Aufklärung, welche die Menschen von der Unterdrückung des Geistes und der Forschung und von der Kontrolle der täglichen Lebensführung befreit hätte. Ein das Bewusstsein völlig beherrschender Glaube führt zu Denksperren, zur Abschirmung gegen die Realität und verhindert und bestraft ein kritisches Hinterfragen der Glaubenssätze. Der Koran bestimmt auch das politische Handeln. Er ist mit dem Grundgesetz und der dort verbrieften freiheitlich-demokratischen Grundordnung unvereinbar. Vor allem, weil er die Trennung von Staat und Religion verbietet und den Gottesstaat fordert. Weil er die Religionsfreiheit einschließlich des Rechts auf Abkehr verbietet und die Verfolgung Abtrünniger und Nichtgläubiger fordert. Weil er die gewaltsame Ausbreitung des Islam verkündet, weil er die Gleichberechtigung von Mann und Frau verneint, weil er die Freiheit des Denkens und der Meinungsfreiheit unterdrückt, weil er die Gewaltenteilung und Opposition nicht duldet und weil er die Scharia mit barbarischen Strafen zum obersten Gesetz erklärt. In der Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam heißt es beispielsweise, ich zitiere, jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung in einer Weise, die nicht gegen die Prinzipien der Scharia verstößt. Zitat Ende. Was bringt das? Professor Schachtschneider hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass jeder Deutsche ein Widerstandsrecht nach Artikel 20 Grundgesetz hat gegen jeden, der es unternimmt, die grundgesetzliche Ordnung zu beseitigen, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Der Spiegel, damit komme ich zum Schluss, der Spiegel veröffentlichte ein Interview mit dem 84-jährigen syrischen Dichter Ali Ahmed Said Esper, der einen Künstlernamen Adonis trägt, und dort heißt es, Zitat, der Islam und seine Gesetze haben nichts mit dem zu tun, was man Demokratie nennt. Renaissance, Reformation, Aufklärung sind historische Wegmarken der humanistischen Revolution des Westens. Sie fehlen in der arabischen und der islamischen Geschichte. Im Islam schickt der Himmel seine Armeen gegen die Erde. Das Himmlische, das nur im Imaginären existiert, ist das alles beherrschende Gesetz. Allahs Religion soll nach dem Willen, Zitat Ende, Allahs Religion soll nach dem Willen der islamischen Autoritäten weltweit verbreitet werden. Dieser Glaube und der Aufruf zu seiner Verbreitung werden von den islamischen Gläubigen leider wesentlich ernster genommen, als es die meisten Christen und Nichtchristen im Westen heute wahrhaben wollen. Der militante Islam stößt in eine Gesellschaft, deren politische und geistliche Führung alles tut, um alle Abwehrmechanismen zu bekämpfen und als Fremdenfeindlichkeit, Rassismus oder Islamophobie zu denunzieren. Es genügt an dieser Stelle, auf die Verteufelung der Pegida durch Politiker, Medien und Kirchen hinzuweisen. Der kürzlich verstorbene Ralf Giordano hat, geschützt durch seine jüdische Abstammung, Folgendes erklärt. Zitat. Solange höchste türkische Verbandsfunktionäre wie der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayman Maysek, vor laufender Kamera und Millionen Zuschauern erklären können, Scharia und Grundgesetz seien miteinander vereinbart, ohne sofort des Landes verwiesen zu werden, so lange hat Thilo Sarrazin recht. Solange rosenkranzartig behauptet wird, der Islam sei eine friedliche Religion und flapsig hinweggesehen wird über die zahlreichen Aufrufe des Koran, Ungläubige zu töten, besonders aber Juden, solange hat Thilo Sarrazin recht. Solange die weit verbreitete Furcht vor schleichender Islamisierung in der Bevölkerung als bloßes Luftgebilde abgetan und nicht als demoskopische Realität ernst genommen wird, so lange hat Thilo Sarrazin recht. Zitat Ende. In den vielen Nachrufen, die Ralf Giordano in den Medien erhielt, war von diesen Aussagen natürlich nichts zu lesen. Die Angst vor dem Islam zeigt schon überall Wirkung. Wie groß wird die Unterwerfung erst sein, wenn der Anteil der Moslems in Deutschland und Europa bedeutend größer sein wird als heute? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.